Zeit verlässt. Herz, glaube fest, es wird ein kleines sein, da er für bittre Zähren den Trost und Freuden wein und Honig sein für Wehrmut will gewähren. Er von Herzen dich betrübe, er prüfet nur durch Leiden deine Liebe, er machet, dass sein Herz bei trüben Stunden weide, damit sein Gnadenlicht ihr es so dich ergötzt zuletzt zu deinem Trost dir vorbehalten. Drum lass ihn nur, o Herz, ihn an.